Erster Jesus ging wieder in ein Haus, wo Juden beten. Dort war ein Mann. Seine Hand war krank. Zweiter, die Leute passten auf Jesus auf. Sie wollten sehen, ob er den Mann am Sabbat heilt. Wenn ja, wollten sie ihn anzeigen. Dritter, Jesus sagte zu dem Mann mit der kranken Hand, steh auf und komm nach vorne. Vierter, Jesus fragte die Leute, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Darf man ein Leben retten oder töten, aber sie sagten nichts. Fünfter, Jesus war wütend und traurig, weil die Leute so stur waren. Er sagte zu dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte sie aus, und seine Hand war wieder gesund. Sechster, die Pharisäer gingen sofort weg. Sie planten mit anderen Leuten, wie sie Jesus töten könnten. Siebter, Jesus ging mit seinen Freunden weg zum See. Viele Leute aus Galiläa folgten ihm. Auch Leute aus Judäa kamen. Achter, auch Leute aus Jerusalem, Idumäa und vom Land auf der anderen Seite des Flusses Jordan kamen. Viele Leute von Tyrus und Sidon kamen auch. Sie hörten, was Jesus alles tat, und kamen zu ihm. Neunter, Jesus sagte zu seinen Freunden, wir brauchen ein kleines Schiff. Sonst drängen uns die vielen Leute, zehn. Denn Jesus heilte viele Menschen. Wer Schmerzen hatte, wollte ihn berühren, um gesund zu werden. Elfter, wenn böse Geister Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Sie schrien, du bist der Sohn von Gott. Zwölfter, Jesus sagte streng zu ihnen, ihr dürft nicht sagen, wer ich bin. Dreizehnter, Jesus ging auf einen Berg. Er rief die Leute, die er wollte. Sie kamen zu ihm. Vierzehnter, Jesus wählte 12 Männer aus. Er nannte sie Apostel. Sie sollten bei ihm sein. Er wollte sie schicken, um zu erzählen. Fünfzehnter, er gab ihnen die Kraft, böse Geister auszutreiben. Sechzehnter, Jesus wählte die 12 Apostel aus. Simon nannte er Petrus. Siebzehnter, Jakobus und Johannes waren die Söhne von Zebedeus. Jesus nannte sie Boanerges. Das bedeutet Donnersöhne. Achtzehnter, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn von Alpheus, Thaddäus und Simon gehörten auch dazu. Neunzehnter, Judas Iskariot war auch dabei. Er hat Jesus später verraten. Zwanzigster, Jesus ging nach Hause. Wieder kamen viele Leute. Sie konnten nicht einmal Brot essen. 21. Als seine Familie das hörte, gingen sie los, um ihn zu holen. Sie sagten, er ist verrückt. 22. Die Lehrer des Gesetzes kamen aus Jerusalem. Sie sagten, Jesus hat den Teufel in sich. Er treibt die bösen Geister mit der Hilfe des Teufels aus. 23. Jesus rief sie zu sich. Er erzählte ihnen eine Geschichte, wie kann der Teufel den Teufel austreiben, 24. Wenn ein Land sich streitet, kann das Land nicht bleiben. 25. Wenn eine Familie sich streitet, kann die Familie nicht bleiben. 26. Wenn der Teufel gegen sich selbst kämpft, kann er nicht bleiben. Dann ist es vorbei mit ihm. 27. Niemand kann in das Haus eines starken Mannes gehen und seine Sachen stehlen. Er muss zuerst den starken Mann fesseln. Dann kann er sein Haus ausrauben. 28. Ich sage euch, Gott wird den Menschen alles vergeben. Auch wenn sie schlecht über Gott reden. 29. Aber wer schlecht über den Heiligen Geist redet, dem wird Gott nie vergeben. Er hat eine Sünde, die nie endet. 30. Denn sie sagten, er hat einen bösen Geist. 31. Seine Mutter und seine Brüder kamen. Sie standen draußen und ließen ihn rufen. 32. Viele Leute saßen um Jesus herum. Jemand sagte zu ihm, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. 33. Jesus fragte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? 34. Er sah die Leute an, die um ihn herum saßen. Er sagte, das sind meine Mutter und meine Brüder. 35. Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter.